Book 2 55 Pekerjaan Arbeiten Apa pekerjaan Anda? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Suami saya dokter. Mein Mann ist Arzt von Beruf. Mein Mann ist Arzt von Beruf. Saya bekerja paruh waktu sebagai suster. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Sebentar lagi kami mendapat pensiun. Bald bekommen wir Rente. Bald bekommen wir Rente. Tapi pajaknya masih tinggi. Aber die Steuern sind hoch. Aber die Steuern sind hoch. Dan asuransi kesehatan juga tinggi. Und die Krankenversicherung ist hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. Kamu ingin menjadi apa? Was willst du einmal werden? Was willst du einmal werden? Saya ingin menjadi insinyur. Ich möchte Ingenieur werden. Ich möchte Ingenieur werden. Saya akan belajar di universitas. Ich will an der Universität studieren. Ich will an der Universität studieren. Saya menjalankan kerja praktek. Ich bin Praktikant. Ich bin Praktikant. Penghasilan saya tidak banyak. Ich verdiene nicht viel. Ich verdiene nicht viel. Saya kerja praktek di luar negeri. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Ini bos saya. Das ist mein Chef. Das ist mein Chef. Saya memiliki kolega-kolega yang baik. Ich habe nette Kollegen. Ich habe nette Kollegen. Kami selalu ke kantin pada siang hari. Mittags gehen wir immer in die Kantine. Mittags gehen wir immer in die Kantine. Saya mencari pekerjaan. Ich suche eine Stelle. Ich suche eine Stelle. Sudah satu tahun ini saya tidak memiliki pekerjaan. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Di negara ini ada banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.